Kapitel 01. Jesus ist mehr als genug. Die Worte Jesus ist mehr als genug donnern mir schon lange durchs Herz. Mein Verstand hat versucht, sie zu verarbeiten, und mein rationales Denken hat oft dagegen argumentiert. Tief in meinem Herzen weiß ich jedoch, dass sie wahr sind. Ich erinnere mich noch genau daran, als wäre es gestern gewesen, wie ich mitten in der Nacht aufwachte und eine klare Stimme in meinem Geist hörte, die sagte, dein Leben ist eine Peinlichkeit für Jesus und alles, was er für dich getan hat. Die nächsten paar Stunden lag ich fast gelähmt auf meinem Bett und war mir völlig bewusst, dass das, was ich hörte, die Stimme des Heiligen Geistes war. Ich bin mit seiner Stimme ziemlich vertraut geworden, besonders in den ruhigen Stunden der Nacht, wenn Gott mich weckt. Immer wieder fragte ich mich, kann mein Leben für Jesus wirklich eine Peinlichkeit sein? Ich habe Kirchen gegründet, zehntausende prophetischer Worte veröffentlicht, für die Heilung tausender kranker Menschen gebetet, Jesus jahrzehntelang treu gedient und große Opfer für ihn gebracht. Wie könnte mein Leben für ihn eine Peinlichkeit sein? Es war eine seltsame Erfahrung, lange Zeit in einem tranceähnlichen Zustand auf meinem Bett zu liegen. Es gab eine ständige Interaktion zwischen dem Heiligen Geist und mir. Wie konnte mein Leben eine Peinlichkeit sein? Das war meine quälende Frage. Aber der Heilige Geist bestand darauf, Reinhard, dein Leben ist eine Schande für Jesus und alles, was er für dich getan hat. Ich spürte eine unglaubliche Kraft, aber auch eine tiefe Güte, die von ihm ausging. In seiner Gegenwart herrschte sowohl Sanftmut als auch Festigkeit, die Freiheit, sich von seiner Stimme abzuwenden, und doch eine überzeugende Einladung, sich auf eine aufregende Reise zu begeben, um die Allgenügsamkeit Jesu zu entdecken und zu erleben. Nie in meinem Leben hätte ich gedacht, dass ich jemals mit dieser Wahrheit konfrontiert werden würde. Viele Menschen applaudierten mir jahrzehntelang für meine Hingabe an Jesus und meinen Fleiß, ihm zu dienen. Aber in dieser Nacht wusste ich, dass derjenige, der mein Herz erforscht und richtet, nicht die Menschen sind, die mir applaudieren, sondern der allwissende Heilige Geist. Hätten Sie mich am Tag vor dieser Begegnung gefragt, Reinhard, glauben Sie, dass Ihr Leben eine Peinlichkeit für Jesus ist, hätte ich mit großer Überzeugung geantwortet, nein, natürlich nicht, an diesem Abend wurde mir etwas anderes beigebracht. Tief im Inneren wusste ich, dass es ein lebenslanges Unterfangen sein würde, wenn ich dem Heiligen Geist zustimmen und seine Einladung annehmen würde, diese Reise anzutreten, eines, das bis zu dem Tag andauern würde, an dem ich mein Leben hier auf der Erde beende. Ich glaube, dass ich in den Jahrzehnten meines christlichen Lebens und Dienstes mehr unglückliche, freudlose, besiegte, gebrochene und frustrierte Christen getroffen habe als Nicht-Christen. Das spiegelt vielleicht nicht die Gesamtrealität wider, aber es ist meine Erfahrung. Ich erkenne auch, dass mein Engagement für Christen insgesamt weitaus größer war, obwohl ich in meinem säkularen Arbeitsumfeld viel mit Nicht-Christen zu tun hatte. Nachdem ich mit vielen meiner christlichen Freunde über diesen Mangel an Fülle im Leben gesprochen habe, wurde mir bestätigt, dass die Mehrheit der Christen nicht glücklich, freudig oder siegreich ist. Ich betrachtete mich jedoch nicht als freudlosen, besiegten Christen. Aus meiner Sicht war mein Leben ein Erfolg. Ich hatte viele Menschen berührt und war mir sicher, dass es dem Herzen Gottes Freude bereitet hatte. Zwei Dinge waren mir an diesem Abend sehr wichtig. Zuerst musste ich herausfinden, warum Jesus mein Leben peinlich war und wie ich mich ändern konnte. Zweitens wollte ich verstehen, warum so wenige Christen das Leben in Fülle führen, das Jesus versprochen hat. Die Antwort auf die zweite Frage fiel mir leicht, da ich viel Zeit damit verbracht hatte, darüber zu studieren und zu beten. Religion, ein legalistisches Kirchensystem und ein falsches Evangelium haben Christen beraubt, was ihnen rechtmäßig gehört. Die Antwort auf meine erste Frage kam jedoch mit der Hilfe des Heiligen Geistes. Er machte mir sehr deutlich, dass mein Leben für ihn immer eine Peinlichkeit sein wird, wenn ich mir die Genügsamkeit Jesu nicht voll und ganz aneigne. In dieser Nacht wurde mir klar, dass dies nichts mit Gottes bedingungsloser Liebe zu mir zu tun hatte oder wie sehr er sich um mich kümmerte. Es hatte viel mehr damit zu tun, wie viel Jesus mir zur Verfügung gestellt hat und dass ich mir nicht alles davon angeeignet hatte. Lassen Sie mich dies anhand eines sehr praktischen Beispiels veranschaulichen. Im Nordosten Brasiliens, wo ich lebe, gibt es Motorradtaxis. Das sind Taxis, die im Vergleich zu Autotaxis sehr günstig sind. Allerdings sind sie nicht so komfortabel oder sicher wie Autos. Stellen Sie sich vor, ich wäre der Sohn des reichsten Mannes Brasiliens. Und anstatt im Auto mit privatem Chauffeur von einem Ort zum anderen zu fahren, habe ich mich für ein Motorradtaxi entschieden. Das wäre für meinen irdischen Vater eine große Peinlichkeit. In dieser Nacht wurde mir klar, dass Jesus den höchstmöglichen Preis bezahlte, damit wir alle jeden Moment des Tages die Fülle des Lebens erleben konnten. Jedes Mal, wenn wir nicht in dieser Fülle leben, ist es für ihn eine Peinlichkeit. Wenn Sie mich kennen, denken Sie vielleicht, aber Reinhard, ich kenne niemanden, der wie Sie vom Glauben an das vollendete Werk Jesu lebt. Das war jedoch nicht der Punkt, den der Heilige Geist meinte. Er sagte damit, dass es noch so viel mehr gibt, wofür Jesus bezahlt hat, Dinge, die ich mir noch nicht angeeignet oder in die Hand genommen habe. Wir müssen uns ständig daran erinnern, dass Jesus nicht nur eine religiöse Figur oder ein guter Mann aus der Geschichte ist. Jesus hat die Geschichte ein für allemal verändert. Alles, was die Bibel sagt, dass er für uns ist und was er für uns getan hat, muss zu unserer geliebten, täglichen Erfahrung werden. In dieser Nacht wurde mir auch klar, dass der Heilige Geist mich nicht verurteilte, sondern mich vielmehr herausforderte, eine Reise zu beginnen, die niemals enden würde. Ich wage nicht zu glauben, dass ich das Ziel erreicht oder das Ende dieser Verfolgung erreicht habe. Aber eines weiß ich, seit dieser Nacht habe ich nicht mehr aufgehört, tiefere Erfahrungen mit der Genügsamkeit Christi zu machen. Ich lade Sie ein, sich mir anzuschließen. Am Ende jedes Kapitels habe ich Affirmationen hinzugefügt. Bitte lesen Sie sie sorgfältig durch und entscheiden Sie, ob Sie sie laut aussprechen möchten. Wenn Sie sich dafür entscheiden, stellen Sie sicher, dass Sie mit dem übereinstimmen, woran Sie wirklich glauben. Ich wünsche mir, dass dieses Buch Sie dazu herausfordert und anregt, die Erfahrung der Genügsamkeit Jesu immer weiter voranzutreiben. Ich bitte Sie, diese Seiten mit einem offenen, demütigen und belehrbaren Herzen zu lesen und dem Heiligen Geist zu erlauben, Ihr persönlicher Führer zu sein. Vorwort: Es gibt Menschen, die Gott in unser Leben stellt und die nicht nur über Jesus sprechen, sondern ihn durch die Art und Weise offenbaren, wie sie leben, führen und lieben. Reinhard Hirtler ist für mich einer dieser Menschen. Als geistlicher Vater, Mentor und Freund hat mich Reinhard immer wieder nicht auf Religion, Leistung oder Streben hingewiesen, sondern allein auf die Person Christi. Sein Leben und seine Botschaft haben nicht nur mein Verständnis des Evangeliums geprägt, sondern auch die Art und Weise, wie ich täglich mit Jesus gehe. In diesem Buch Jesus ist mehr als genug lädt Reinhard uns zurück zu der einfachen, kraftvollen und oft unbequemen Wahrheit: Wir brauchen nichts außer Jesus. In einer Welt, sogar einer christlichen Welt, die so bestrebt ist, etwas zum Evangelium beizutragen, ist diese Botschaft sowohl eine Konfrontation als auch ein Trost. Sogar wohlmeinende Gläubige können in die subtile Falle tappen, Jesus mit anderen Bestätigungsquellen zu vermischen und zu versuchen, sich das zu verdienen, was bereits freiwillig gegeben wurde. Deshalb ist Reinhards Botschaft so dringend. Durch die Heilige Schrift und zutiefst persönliche Erfahrungen erinnert er uns daran, dass die Fülle der Versorgung, Gegenwart und Absicht Gottes in Christus zu finden ist, und zwar nur in Christus. Wir müssen nicht danach streben, genug zu werden, denn Jesus ist es bereits. Beim Lesen dieser Seiten ist es, als würde man Reinhard bei einer Tasse Kaffee gegenüber sitzen und hören, wie sein Herz vor Liebe zu Jesus brennt und sich danach sehnt, die Kirche von unnötigen Lasten befreit zu sehen. Dies ist mehr als ein Buch, es ist ein Aufruf, unsere Herzen neu auf die Genügsamkeit dessen auszurichten, der wirklich mehr als genug ist. Es ist eine große Freude und Ehre, diese Worte für jemanden zu schreiben, der diese Botschaft schon lange gelebt hat, bevor er darüber schrieb. Möge jedes Kapitel Sie tiefer in die Einfachheit und Kraft der Kenntnis Jesu eintauchen lassen. Daniel Mesquita.